Bäcker sind alle himmelblau. Drüben in Amerika sind schon die Babys schlau. Drüben in Amerika, da wohnt Mickey Maus. Drüben in Amerika, in einem weißen Haus. Über'n großen Teich. Drüben in Amerika wird man beim Abwasch reich. Drüben in Amerika ist alles schwarz und weiß. Drüben in Amerika weiß keiner, wie ich heiß. Oh nee! Bin immer noch hier. Drüben in Amerika geht Schönheit auf den Strich. Drüben in Amerika, vielleicht warten sie auf mich. Drüben in Amerika, auf einen Song von mir. Drüben in Amerika.